Warum fickt der Kopf, Kopf, mein Kopf? Lass Gucci-Sandalen, ich trag sie nur aus Trotz, Trotz. Trotzdem machen sie mir nach, kannst nicht glauben, lieber Gott, Gott sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt. Wenn sie rollt, bin auf dem Weg. Mit meinem Baby sichtig zu, geht besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, das wird nicht angenehm. Zähl auf meine Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfen Zähl. Na, na, ne. Eins gegen eins, er kriegt ne Bombe, ruft sein Bro, aber vergisst mein Abi. Box sein Abi. Cruise mit offenen Haaren und hinter mir sitzt eine Bitch like Barbie. Hut Safari. Steig auf die Speedfight, scheiß auf Kawasaki. Let's go, Barbie. Kickdown mit 70 auf eure Party. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Marki den harten Bro. Wenn man der Sache auf den Grund geht, merkt man, das ist in der Tat nicht so. Ruf doch, wenn du willst, von mir aus kannst du auch dein Papi holen. Schwänze lutschen ist bei euch kleine Pissern doch Tradition. Mach mich so. Partyhost. Seh mich im Unterhemd, schiel zu mir rüber, sie checken mein Body aus. Bitch, 105 Kilogramm Definition ohne Cardio. Ob du's willst oder nicht, Bro, Apache läuft ab heute im Radio. Dario. Sie machen Fotos, Taschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Rudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden mir von Koks und von Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Brumm.